Kommunistenkneipe aktuell. Heutiges Thema: die jüdische Stimme im Fadenkreuz der Repression mit Wieland Hoban und Harro. Hallo und herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Wir legen heute aus gegebenen Anlass eine Soli-Folge ein, und zwar mit einem Vertreter des Vorstands der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, dem Wieland Hoban. Hallo Wieland, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir uns jetzt der konkreten Tagespolitik widmen, magst du uns, Wieland, kurz schildern, uns vorstellen, was der Verein ist, der 2007 gegründet wurde? Ja, also die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die gibt es zwar seit 2007 als Verein, als eingetragenen Verein, aber als Gruppe wurde die jüdische Stimme schon 2003 gegründet. Wir hatten also letztes Jahr unsere 20-jährige Jubiläumsveranstaltung auch gehabt, die auch nicht unumstritten war in der Berliner Politik. Das ist dann auch so eine Geschichte, aber müssen wir jetzt in dem Moment nicht vertiefen. Aber jedenfalls wurden wir 2003 ursprünglich gegründet, und das war während der zweiten Intifada, wo die Lage auch besonders brenzlig war und auch für manche hoffnungslos erschien, oder auch wo manche sich wirklich politisiert haben in der Zeit. Also ich war damals noch nicht dabei, so lange bin ich noch nicht in der jüdischen Stimme, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, wo gerade auch so, nach dem 11. September und in dieser ganzen Krieg gegen Terrorzeit, wie da auch zum Beispiel der antimuslimische Rassismus wirklich sehr stark zunahm und wie sehr das auch den Diskurs über die Palästina-Frage geprägt hat. Also dass ich da auch wirklich gemerkt habe, dass die Palästinenser nicht nur vor Ort eben seit Jahrzehnten unterdrückt werden, sondern auch noch diese Verfolgung im Diskurs erleben. Naja, jedenfalls waren das so die Umstände bei unserer Gründung, und seitdem sind wir gewachsen, haben uns verändert, erneuert. Wir haben auch in den letzten Monaten sehr viel Zuwachs bekommen. Wir sind ein sehr internationaler Verein. Unsere Mitglieder stammen aus Israel, manche aus den USA, aus verschiedenen europäischen Ländern und auch aus Deutschland. Das heißt, wir haben eine ziemlich vielfältige Auswahl an persönlichen Hintergründen und auch an jüdischen Hintergründen, verschiedene Herkunftsgeschichten. Manche kommen ja aus Familien, die während der Nazizeit aus Europa fliehen mussten. Natürlich gibt es da auch Familien, in denen Mitglieder ermordet wurden, auch von den Nazis. Aber bemerkenswert, denke ich, ist, dass viele Familien aus Europa geflohen sind, zum Beispiel nach Israel oder Amerika, und dass eben die Nachfahren dieser Geflüchteten jetzt nach Deutschland gekommen sind, also zurückgekommen teilweise. Wir haben ja auch Mitglieder, die deutschstämmig sind, aber eben jetzt als Israelis oder Amerikaner nach Deutschland gekommen sind. Und da ist es natürlich besonders grotesk, wenn sie jetzt in dem Land, aus dem ihre Vorfahren geflüchtet sind wegen Antisemitismus, wenn die jetzt hier ankommen und selber von den Unterstützern Israels als antisemitisch bezeichnet werden. Da wären wir dann bei der Tagespolitik. Am 25. März war es, glaube ich, habe ich abends noch in der Tageszeitung Junge Welt gelesen, dass der Verein Jüdische Stimme Probleme mit ihrer Bank in Berlin hat. Wieland, was ist denn da genau passiert? Wir haben ein Konto bei der Berliner Sparkasse, unser Vereinskonto. Und dieses Konto wurde ohne jegliche Vorwarnung gesperrt. Wir haben einen Brief bekommen, in dem uns dies mitgeteilt wurde. Es wurden ziemlich viele verschiedene Vereinsunterlagen angefordert. Uns wurde eine Frist gesetzt, die in 2 Tagen ausläuft, um diese Unterlagen einzureichen. Und ich meine, teilweise sind das auch Unterlagen, die dann erstmal beauftragt werden müssen, beziehungsweise notariell beglaubigt werden müssen. Das heißt, es geht nicht einfach von jetzt auf gleich, zumal auch die Feiertage noch dazwischen waren, was ich auch eigentlich für eine bewusste Entscheidung halte von Seiten der Sparkasse. Und uns wurde zwar eine Frist gesetzt, aber gleichzeitig wurde uns mitgeteilt, dass das Konto vorsorglich gesperrt wurde. So, und als ob das nicht schon reichen würde, gehörte auch noch zu diesen Forderungen, zu den geforderten Unterlagen, eine vollständige Liste der Vereinsmitglieder mit Namen und Anschriften. Und also es haben sich jetzt mehrere Anwälte dazu geäußert. Die schätzen das als eine illegale Forderung ein und auch diese unangekündigte Sperrung als Vertragsbruch. Also hier verhält sich die Sparkasse extrem, wie soll ich das nennen, ziemlich gesetzlos. Ist der Zeitpunkt für diese Kontosperrung in einem Kontext zu lesen? Ja, absolut. Wir haben schon in der Vergangenheit auch Bankprobleme gehabt. Das war damals eine andere Bank, das war die Bank für Sozialwirtschaft, die wir dann letztlich verlassen haben, nachdem 2019 unser Konto zum zweiten Mal wegen unserer Unterstützung für BDS gesperrt wurde. Ja, aber der aktuelle Fall hängt sehr offensichtlich damit zusammen, dass wir unser Bankkonto als Spendenkonto für den anstehenden Palästina-Kongress zur Verfügung gestellt haben, den wir auch in bestimmter Hinsicht unterstützen. Und dieser Kongress wird ja zurzeit auf geradezu hysterische Weise skandalisiert von den Medien, von Politikern, die ein Verbot fordern, natürlich im Wissen, dass das eigentlich nicht geht, weil das ist jetzt nicht wie eine Demonstration auf der Straße. Wir haben natürlich genug auch illegale Demo-Verbote gesehen in den letzten 6 Monaten. Da gab es auch immer wieder Verbote, die gekippt wurden nach rechtlichen Schritten, weil sie waren einfach nicht rechtens. Also der Staat hatte sich angewöhnt, in der Angelegenheit der Palästina-Bewegung einfach außerhalb des Rechtssystems zu operieren. Und ja, das betrifft ja auch den aktuellen Fall. Und also ein Verbot, eine Konferenz im geschlossenen Raum kann nicht einfach so verboten werden. Da darf im Prinzip alles gesagt werden. Und da die Politiker eben wissen, dass das nicht geht, auch wenn sie es gerne hätten, dass es geht, liegt dann eben als nächstbeste Lösung, die Finanzierung zu verhindern. Die Berliner Sparkasse ist ja eine staatliche Bank, die dem Land Berlin untersteht, also über die Landesbank. Und insofern denke ich, ist auch der Zugriff der staatlichen Behörden etwas leichter und direkter als bei einer Privatbank. Also auch diese Forderung mit der Namensliste und mit Adressen auch noch. Also wenige Wochen nachdem zwei recht prominente Palästina-Aktivisten in Berlin so Opfer von Razzien geworden sind. Da finde ich, wirkt gerade so etwas besonders bedrohlich. Das klingt auch nach einer Forderung der Polizei oder vom LKA oder vielleicht vom Verfassungsschutz. Das klingt nicht wie die Forderung einer Bank, oder? Also ich meine, sowas verlangt eine Bank normalerweise nicht. Naja, natürlich nicht. Das ist ein eklatantes Maß, in dem inzwischen die Instrumente der Repression wirken. Also in den letzten 6 Monaten natürlich extrem. Wobei Palästina-solidarische Kundgebung, Demonstrationen auch vor dem 7. Oktober 2023 bereits verboten wurden. Also es ist kein Phänomen, das jetzt konkret nur ihre Ursache findet in diesem Datum, sondern bereits davor wurden repressive Staatsinstrumente dahingehend schon benutzt. Und das ist auch, denke ich, eine zentrale Frage, die wir auch diskutieren müssen aus Seiten der BRD, diese Staatsräson, die immer wieder hochgehalten wird, die auch meines Erachtens gleichkommt einem Erklärungs- und Herleitungsverbot. Was ist der Zweck dieser ganzen, also aus Seiten der BRD, welcher Zweck soll erfüllt werden, sowohl nach innen als auch nach außen mit dieser vollständigen Kriminalisierung der Palästina-Solidarität? Nach innen gibt es ja zwei Prinzipien, grob gesagt. Es gibt einerseits das Verbieten, also wirklich das Verhindern. Und dann gibt es auch das Einschüchtern. Eine Maßnahme wie eine Razzia muss ja nicht ein konkretes Ziel haben. Ja, zum Beispiel eine bestimmte Information, die man sich verspricht. Sie kann sehr wohl auch als demonstrative Geste fungieren, eine Machtdemonstration, ein Zeichen, dass der Staat jederzeit eingreifen kann, dass Aktivisten keinen Schutz haben. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die zwei Aktivisten, die letztens auf diese Weise von der Polizei belästigt wurden, dass die in den letzten Monaten eine starke auch öffentliche Präsenz hatten, dass sie oft Veranstaltungen mit Politikern gestört haben, lautstark protestiert, viele Videos in den sozialen Medien und so weiter. Das heißt, sie waren offensichtlich Personen, die aufgefallen waren. Und da gehört es wirklich zum Repertoire der Polizeitaktik, gerade solche Personen dann an ihnen ein Exempel zu statuieren, damit dann die restliche Bewegung sieht, okay, wenn ihr das so macht wie die, dann passiert euch sowas. Es hat sich eigentlich nichts ergeben aus dieser Hausdurchsuchung. Es war eine Einschüchterungsmaßnahme. Ich meine, zum Glück kann ich sagen, dass die Palästina-Bewegung, sie hat es noch nie einfach gehabt, auch als es weniger Repression gibt und die Menschen, die sich hier wirklich engagiert betätigen, die sind auch nicht so leicht klein zu kriegen, jetzt durch eine Razzia oder eine Verhaftung. Aber es ist natürlich bitter, wenn man zunehmend mit so etwas rechnen muss. Und das war auch nicht das erste Mal. Also vor ein paar Monaten, da gab es auch Hausdurchsuchungen bei verschiedenen Aktivistinnen wegen einem Instagram-Post. Es gab dann Unterstellungen der Propagandaproduktion des Café Caranfil, was so ein beliebter Treffpunkt auch für alle möglichen internationalistischen Aktivisten auch ist. Da gab es eine Hausdurchsuchung und es kommen immer noch so diese zusätzlichen Schikanen dazu, diese Machtdemonstrationen. Zum Beispiel wird der Besitzer vom Café angerufen. Um 6 Uhr morgens, er soll sofort kommen zur Hausdurchsuchung beim Café. So, aber sie warten nicht, bis er da ist. Sie brechen erstmal die Tür auf. Ja, sie fangen also schon an. Es ist, also natürlich ist es auch im Wesen der Polizei, ihre Macht zur Einschüchterung zu benutzen, aber in Berlin ist das nochmal besonders krass. Auf allen Ebenen. Also sowohl auf der Straße, bei Demonstrationen, da ist das Maß an Polizeigewalt und willkürlicher Verhaftung eindeutig höher als anderswo in Deutschland. Und dann auch nochmal diese teils bürokratischen oder eben auch konkreteren Maßnahmen zur Belästigung und Einschüchterung. Ja, diese Form der auch gewaltsamen Repression, auch bei der LLL-Demo im Januar in Berlin, bei dem Gedenken wurde auch ein Palästina-solidarischer Block von der Polizei angegriffen, auch äußerst repressiv und das gewaltsam. Ich war gerade so irgendwie 2 Meter davon entfernt, wie gerade ein paar Polizisten, sie hatten den Demonstranten Fahnen entrissen und haben sie dann mit den Fahnenstangen geschlagen. Also es war so gerade so ein paar Meter von mir entfernt. Das war ziemlich krasses Spektakel. Ja, hier nehmen wir eine Zunahme des Gewaltniveaus wahr, vor allem nach innen. Hier lohnt sich sicherlich auch mal die Diskussion, ob es hierbei dezidiert darum geht, eine Palästina-Solidarität Zu kriminalisieren. aufgrund dieser Ideologie der Staatsräson durchzuziehen, oder hat das hier noch eine weitreichendere Möglichkeit für die Zwecke der Herrschenden, auch andere widerständige Köpfe in der Gesellschaft ruhig zu halten, zum Beispiel im Kampf gegen Antimilitarismus. In der globalen Situation, in der sich der Westen immer mehr Richtung Krieg bewegt, an mehreren Fronten, hat er sicherlich ein großes Interesse, dass an der Heimatfront Ruhe herrscht. Das heißt, man will keine laute Friedensbewegung, man will keine laute antimilitaristische Bewegung. Da ist es äußerst zweckdienlich, wenn man eben genau diese keimende Bewegung auch noch als antisemitisch diffamieren kann und den auch noch mit dem Polizeiknüppel einen über den Kopf hauen kann, denn das sind ja alles Antisemiten. Ja, und die sogenannte Staatsräson ist ja einfach ein Teil der übergeordneten imperialistischen Politik. Deswegen war ja auch Israel ja seit seiner Gründung, beziehungsweise vor seiner Gründung, als eben die damalige Imperialmacht Großbritannien den Aufbau dieses Staates unterstützt hat. Es waren schon immer imperialistische Motive, eben ein in Anführungszeichen westlichen Staat da in dieser nahöstlichen Region zu haben, als Partner und als Machtausdehnung. Damals war es Großbritannien, in den letzten Jahrzehnten ist es die USA gewesen. Und ich meine, Deutschland braucht auch diese Partnerschaft. Die Waffenverkäufe sind ja kein Geheimnis. Sie haben sich seit letztem Jahr verzehnfacht. Und es wird natürlich da immer so die deutsche Schuld als Vorwand rausgeholt. Aber das ist eigentlich auch nur noch eine, ja, das ist eine Fassade. Also Ja. hier geht es um Realpolitik und nicht um Moral. Nein, eine Außen- oder eine Ministerin des Äußersten, vielleicht der treffendere Titel, hat Annalena Baerbock noch von der Hölle in Palästina gesprochen, bei eben gleichzeitiger Verzehnfachung der Waffenexporte. Das hat schon eine äußerst, äußerst zynische Note, die mit Moral, mit keiner Moral in Einklang zu bringen ist. Das ist wie eine kognitive Dissonanz. Also, ich meine, in Wirklichkeit natürlich nicht, weil sie genau Sie weiß genau, ja, weiß klar. es. Aber einfach so diese völlig so ein gespaltenes Bewusstsein. Einerseits, ja, es ist ganz furchtbar, was in Gaza passiert. Ja, und wir beteiligen uns nicht irgendwie zufällig daran mit haufenweise Waffenverkäufen. Also, und ich meine, dass sie es überhaupt wagt, so etwas zu sagen. Also einfach, wo es ist ja kein Geheimnis und diese Heuchelei ist so offensichtlich. Ich meine, was sagt es denn über unsere Gesellschaft aus, dass eine hochrangige Politikerin so etwas sagen kann und noch ernst genommen werden kann? Da wären wir nämlich bei dem zweiten Punkt der Frage, dem Zweck dieser Repression aus Perspektive der BRD nach außen, dass sie sich Stück für Stück weiter isoliert. Es gibt wenige Länder auf der Welt, die den Kurs außenpolitisch noch teilen, den Deutschland, auch was Waffenexporte angeht, noch weitergeht. Es gibt Klagen von Südafrika, von Nicaragua am IGH, auch gegen Deutschland als Unterstützung dieser völkerrechtswidrigen Handlungen in Palästina. Was bringt die BRD trotzdem dazu, diese Politik auch nach außen aufrechtzuerhalten? Irgendwas muss ja als Argument für die Herrschenden gültig sein, weshalb andere, auch westliche Länder, diesen Kurs nicht teilen. Ist es reine Ideologie aus den Spezifika der deutschen Geschichte, die hier zum Tragen kommen, oder gibt es weitere Gründe, weshalb die Außenpolitik der BRD so aussieht, wie sie gegenwärtig aussieht? Nun, die USA ist ja auch unerschütterlich an Israels Seite. Also da kommen auch immer wieder neue Waffen, mit denen Israel gefüttert wird. Und Biden sagt ab und zu etwas, naja, so ein bisschen Mitfühlendes, aber hat schon vor Monaten deutlich gemacht, dass es eigentlich für ihn, dass es aus seiner Sicht keine roten Linien gibt bei dem, was Israel tun darf. Auch in Damaskus keine iranische Botschaft zu bombardieren anscheinend. Ja, genau. Also ich meine, Angriffe auf den Libanon und eben auch indirekt auf den Iran, aber eben in Syrien Ich meine, Bombenangriffe in Syrien gibt es ja seit Jahren auch. Also iranische Stellungen in Syrien sind ja ein beliebtes Ziel. Und eigentlich wäre unter normalen Umständen so etwas ein Kriegsgrund. Einfach eine Botschaft in einem souveränen Staaten, in einem souveränen Staat zu bombardieren. Aber das sind eben Sachen, mit denen Israel durchkommt, weil man weiß, dass die USA an Israels Seite stehen. Deutschland tut das zwar jetzt nicht in dem gleichen militärischen Maßstab wie die USA, aber natürlich gehört es zum deutschen Image. Aber ich glaube, dass ja, so die innere Begründung, nach der fragst du ja, also wo da die Kriterien sind. Und ich glaube, dass da Deutschland tatsächlich gerade ein bisschen am Schwimmen ist. Weil als Südafrika diese Klage ins Rollen gesetzt hat, hat Deutschland ja sofort gesagt, nein, sie entbehrt jeder Grundlage. Dann hat sie auch noch gesagt, so, wir werden jetzt Israel unterstützen als Drittpartei. Was eigentlich schon, also es ging einfach wirklich so über das nötige Maß an Unterstützung hinaus. Also das hatte wirklich schon sowas Exzessives, finde ich. Also das hat irgendwie keiner erwartet, glaube ich. Also unterstützen oder irgendwie rhetorisch und politisch verteidigen ist das eine. Aber dann wirklich auch noch irgendwie mit Israel vor Gericht zu gehen. Da ist es auch eigentlich sehr passend, dass jetzt Nicaragua Deutschland auch anklagt für Beihilfe zum Genozid, was ja offensichtlich gerechtfertigt ist durch die Waffengeschäfte. Insofern denke ich einfach, dass es Deutschland hat sich so in eine Ecke manövriert, aus der es nicht so leicht wieder rauskommt. Sie sind eben immer diesen Kurs gefahren, ja, unbedingt solidarisch mit Israel und nie wirklich Kritik äußern, weil wenn man Olaf Scholz mit Angela Merkel vergleicht, natürlich hat sie Israel unterstützt und auch diesen Begriff der deutschen Staatsräson erst wirklich so auf der Weltbühne eingeführt. Also sie war nicht die Erste, die ihn benutzt hat mit Bezug auf Israel, aber sie hat ihn aber so als Teil des politischen Diskurses oder der politischen Doktrin wirklich eingeführt. Aber trotzdem hat sie gelegentlich auch Kritik geäußert an Netanyahu, an der Regierung. Ich meine, es waren eher Lippenbekenntnisse über die Siedlungspolitik zum Beispiel, aber sie hat es sich immerhin rausgenommen. Aber wenn man sich das Verhalten von Olaf Scholz ansieht, es kam ja wirklich nichts, also wirklich 0, nichts an Kritik. Ich weiß nicht, ob es November oder Dezember war, jedenfalls als schon deutlich war, dass Israel Gaza auf sehr extreme Weise angreift. Da hat Scholz noch vor laufender Kamera gesagt, ja, er hat Vertrauen, dass Israel sich ans Völkerrecht halten wird. Israel ist ein Rechtsstaat. Ich denke einfach, sie haben das immer weiter in diese Richtung getrieben. Und wie sollen sie jetzt da wieder rauskommen, ohne sich noch unglaubwürdiger zu machen oder ohne ihre Beziehung zu Israel dann vollkommen aufs Spiel zu setzen. Ich denke, da ist wirklich teilweise einfach eine Fehleinschätzung dabei, auch eine strategische Fehleinschätzung. Ich meine, mit dieser Unterstützung in Den Haag ist es natürlich auch so, das darf man nicht vergessen, wenn Israel tatsächlich für schuldig befunden wird, Genozid zu begehen, dann ist ja Deutschland offensichtlich auch in irgendeinem Maße schuldig, weil egal wie, ich weiß nicht genau, was so die juristischen Kriterien für Beihilfe sind, aber zumindest ist es klar, dass deutsche Waffen einfach weiterhin nach Israel gegangen sind. Und das heißt, diese juristische Unterstützung oder diese ja, Parteinahme entspricht ja auch einer Art moralischen Selbstverteidigung. Ja, weil wenn Israel schuldig ist, dann ist Deutschland auch schuldig. Da ist ein gewisses Maß auch für mich an nicht mehr ganz rational Erklärbarem dabei. Also man kann natürlich so die ganze Realpolitik verfolgen der letzten Jahrzehnte und dass das auch im geopolitischen Interesse Deutschlands war, eben einen starken Partner in dieser Region zu haben und natürlich auch gute Geschäfte zu machen und das immer mit diesen moralischen Floskeln begründen zu können. Aber ich glaube, dass indem sie immer weitergemacht hat und dass sie nicht zum Beispiel sich ein bisschen zurückgehalten hat mit den Waffengeschäften jetzt seit Oktober, dass sie immer weitergemacht haben und immer auch gesagt haben, nein, Israel handelt richtig. Ich denke, da ist so eine gewisse Ahnungslosigkeit dabei. Oder siehst du das anders? Nee, ich probiere mir auch noch, das wirklich ganz erklärbar zu machen. Meinungsumfragen in den USA, auch bei den Demokraten, beginnen sich ja angrund dieser Frage inzwischen zu wandeln. Man will Joe Biden nicht wieder wählen, weil die Kritik an der politischen Führung in Israel nicht kritisch genug ist. Also muss es irgendetwas sich ändern an der Realpolitik, damit man die Wählerstimmen in den USA behält. Ich habe Zeitungsartikel gelesen, in denen es schon angedeutet wurde, dass man in den USA Ideen verfolgt, wie eine Farbenrevolution sehen kann, dass man versucht, eine andere politische Führung in Israel zu installieren, die etwas kontrollierbarer ist. Netanjahus persönliche Immunität scheint ja auch ein Stück weit abhängig zu sein von der Aufrechterhaltung der Kriegshandlungen. Ja, natürlich, weil er hat viel gegen sich in Israel. Das war ja auch klar bei den Protesten vor dem 7. Oktober. Ja, und jetzt ja wieder sehr laut. Ja, und ich meine, es laufen zwei Korruptionsverfahren gegen ihn. Und sobald er nicht mehr im Amt ist, da könnte er auch wirklich hinter Gitter kommen. So gesehen gibt es natürlich an einer Personalie klar eine gewisse Intention, den Status quo so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, weil er die günstigsten Bedingungen für diese konkrete Regierung bedeutet. Jetzt steht das aber im Widerspruch auch mit einigen Herrschaftsinteressen und die gilt es, glaube ich, sehr gründlich zu analysieren. Also auch was die bürgerliche Klasse in Israel sich darunter vorstellt, wer ist begünstigt von der Situation? Also auf der einen Seite sieht man ja sehr zynischerweise bereits Immobilienangebote im Bereich Westjordanland, im Bereich Gaza, die jetzt schon von israelischen Immobilienunternehmen angeführt werden. Da könnte bald ihre Top-Immobilie stehen mit Wohnungen am Strand. Wohnung am Strand, ja. Also zutiefst zynisch, dass dort, ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen, 80, 90% der Gebäude in Gaza sind zerstört. Und daraus dann Immobilienangebote zu machen für die in Anführungsstrichen Siegzeit, das ist schon äußerst zynisch. Aber das bringt mich auch zu dem Punkt, die Form, wie Israel die oder beziehungsweise das IDF die Kriegsführung durchsetzt, scheint mir nicht ganz regulär zu sein. Denn anhand von dem Al-Shifa-Krankenhaus erkennen wir, dass nicht wie klassischerweise ein Krankenhaus zum Beispiel oder ein Stadtteil besetzt, verwaltet wird, sondern wir sehen eine andere Form, wie das IDF vorgeht. Es geht hinein im November das erste Mal, jetzt an dem Beispiel Al-Shifa-Krankenhaus, zwingt innerhalb weniger Stunden 600 Patienten zur Zwangsevakuierung, was ganz furchtbar gewesen sein muss. Es muss ganz furchtbar gewesen sein, was im November bei dem Al-Shifa-Krankenhaus und der Belagerung passiert ist. Ja, absolut. Also Patienten, die eigentlich, die man kaum bewegen dürfte, sie sollen jetzt einfach irgendwo anders hin evakuiert werden. Und zwar irgendwie innerhalb von einer Stunde. Das sind Evakuierungsprozesse, die normalerweise ein, zwei Tage brauchen. Habe ich mal gelesen, auch wie ein Arzt das wirklich erklärt hat, komplex auch solche Prozesse sind und wie sie Unterstützung brauchen. Aber da mussten sie in Windeseile unter Beschuss auch noch durchführen. Es sind unfassbare Zustände. Nach diesen Schrecken ist das IDF nicht dort geblieben, hat dieses Krankenhaus nicht belagert, ja, hat dann im Keller was gefunden oder was nicht gefunden. Also da sind unterschiedliche Aussagen im Gange. Aber jedenfalls sind sie nicht da geblieben, sondern sie sind wieder raus und haben jetzt, ein paar Monate später, das Ganze wiederholt. Und das ist äußerst unüblich für ein kriegerisches Vorgehen einer Armee. Ich hatte zumindest den Gedanken gelesen, dass das Ziel ein anderes ist. Das Ziel ist nicht Gaza zu belagern, zu erobern in der Form, sondern Stück für Stück alle relevanten, auch infrastrukturrelevanten Personen, so grausam das klingt, zu töten, sie loszuwerden, damit kein Wiederaufbau möglich ist, damit die palästinensische Regierung sich im Gazastreifen nicht regenerieren kann. Ob das die Wahrheit ist, kann ich nicht belegen, das wissen wir nicht, aber wir müssen zumindest Es ist wissen. auch kein Zufall, dass gerade jetzt mehrfach Menschen getötet wurden, während sie versuchten, Hilfsgüter zu empfangen. Es gab ja dieses sogenannte Mehl-Massaker, von dem es in Wahrheit mehrere gab. Oder auch, dass diese Hilfsarbeiter gestern in ihrem Konvoi dann bombardiert wurden. Das war auch eine präzise durchgeführte Militäroperation. Da ging eine Rakete mitten durch das Dach von so einem Fahrzeug. Also es ging sozusagen durchs Logo, wie bei einer Zielscheibe. Das sind alles gezielte Angriffe auch auf die Versorgungsmöglichkeiten, weil es ist ja dann völlig verständlich und zu erwarten, dass dann eine Hilfsorganisation sagt, ja, tut uns leid, wir können einfach das Leben unserer Mitarbeiter nicht mehr riskieren. Wir ziehen alle ab, wir können unter den Umständen nicht arbeiten. Ja, und jetzt sind die Schiffe wieder auf Weg nach Zypern. Und auch, dass das ärztliche Personal immer wieder angegriffen wurde und ermordet. Da gab es auch ein Interview mit einer Ärztin, die erklärt hat, dass immer wieder, wenn Ärzte und Pfleger das Al-Shifa verlassen haben, dass ihnen gesagt wurde, beziehungsweise ihnen wurden auch einfach normale Kleider gegeben, als Schutz quasi, weil wenn sie rausgehen in ihrer Kasak in ihrer medizinischen Arbeitskleidung, Ausrüstung, in ihrer Arbeitskleidung und sofort als medizinisches Personal kenntlich sind, dann sind sie wesentlich gefährdeter. Also die Menschen in Gaza sollen nicht nur umgebracht werden, sondern auch daran gehindert, ein Leben zu führen und aufzubauen. Und das entspricht auch nochmal diesem Aspekt der Genoziddefinition, nämlich nicht nur das Töten oder sogar theoretisch müsste man nicht mal eine Person direkt töten, aber die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Also der Bedingungen der Möglichkeit des Lebens an so einem Ort. Sie werden zerstört. Und ich meine, das ist ja auch noch Ökozid, der dort stattfindet, weil diese unfassbaren Mengen an Sprengstoff, die da abgeworfen werden, sie haben ja die Landschaft zerstört und vergiftet. Das kann man sich eigentlich schwer vorstellen, was da alles angerichtet wurde. Und man sieht auch, denke ich, die demonstrative Wirkung und auch wie sehr die Zerstörung dann als Propaganda benutzt wird, weil sie können ja wenige konkrete Erfolge eigentlich vorzuweisen, die Armee, ne? Weil die restlichen Geiseln haben sie nicht befreit. Sie haben jetzt nicht wirklich hochrangige Führungspersonen der Hamas getötet oder gefangen genommen. Sie haben vor allem Zerstörung angerichtet. Und natürlich können Sie dann sagen, ja, das waren jetzt alles Milizen oder Terroristen, die wir da ausgelöscht haben. Aber gleichzeitig reden Soldaten auch offen darüber, wie dann einfach ein ganzes Gebiet zur Killzone erklärt wurde und einfach jede Person, die dieses Gebiet betreten hat, einfach erschossen wurde. Und dann sagen sie, okay, alle, die wir da erschossen haben, das waren halt Terroristen. So verkaufen sie das als Erfolg. Und ja, weil sie keine wirklich produktiven Leistungen vorweisen können, können sie eigentlich nur destruktive Leistungen vorweisen. Und dann hat es auch was von Propagandaerfolg, wenn sie sagen, okay, wir sind jetzt nochmal zu Al-Shifa zurück und haben jetzt so richtig aufgeräumt und wir haben die richtig ausgelöscht und jetzt machen wir auch noch ein Selfie vor dem ausgebrannten Gebäude und markieren das als abgeschlossene Mission. Es ist wirklich ein Kunststück, muss man sagen, diese Geschehnisse so zu vermitteln, dass die auch noch ganz ernsthaft in Deutschland von Teilen der sehr, sehr Rechten gefeiert werden. Die auch neulich wieder, ich glaube, es war in Heilbronn, Moshe Zuckermann versagt hatten, dort die Beobachtungen und Einordnungen dort vorzustellen. Also, dass es in Deutschland wirklich auch noch Begeisterung für die Form auch vor allem dieser Kriegsführung, dass man dafür die Leute hier noch begeistern kann, das ist wirklich, muss man sagen, propagandistischen Kunstgriff. Ja, wobei man natürlich trotzdem, also trotz der ganzen Aussagen von Politikern oder auch von unangenehmen Personen in den sozialen Medien, ist es ja laut Umfragen so, dass eine eindeutige Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht hinter diesem Vorgehen steht. Es war, glaube ich, eine Befragung von euch, die ich gesehen hatte. Die hatte mich, es war so ein kleines Balkendiagramm. Das hat mich sehr froh gemacht bei einer Befragung, dass 60% der Befragten die Form der Kriegsführung in Deutschland so ablehnen, wie sie aktuell stattfindet. Und ich Genau, und glaube. bei einer noch neueren Umfrage, da war es so, also die Ablehnung war noch ein paar Prozent angestiegen. Und zusammen mit den Personen, die irgendwie ja, nicht wissen, wie sie es finden, war dann also die Gesamtmenge von denen, die halt nicht dahinter stehen, egal in welchem Maße, war 82%. Es gibt also nur 18%, die das richtig finden, was in Gaza passiert. Aber ich meine, wo sind die Leute? Also eigentlich, ja, es ist halt eine Sache, irgendwie bei einer Umfrage eine Meinung zu äußern und was anderes auf die Straße zu gehen oder eine Rede zu halten, ne? Ja, aber dass fast jeder Fünfte in Deutschland immer noch nach auch den letzten Monaten alles für klug und richtig hält, in der Form, wie es durchgesetzt wird, das Ja, schlimm genug. eben ist schon übel. Aber ich bin, und nicht nur ich, sondern sehr viele sind euch, dem Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, sehr, sehr dankbar für eure Arbeit, dafür, dass ihr uns auch mit Informationen, Einschätzungen, ja, fast tagesaktuell immer wieder begleitet und uns auch hilft bei unserer politischen Meinungsbildung. Das ist gar nicht zu überschätzen. Die Information ist wirklich essentiell, weil ich meine, in den deutschen, den sogenannten Leitmedien, da hat man ja kaum irgendwas über das Schifa-Krankenhaus gehört. Ich weiß nicht, Wieland, wie es bei dir ist. Ich gucke immer noch die Tagesschau. Ich habe aufgehört. Ich habe sie nicht mehr ertragen, seit Oktober. Ja, also die tut auch wirklich weh. Ich gehe manchmal auf die Webseite. Ah ja, okay, die ist bestimmt auch scheußlich. Ja, also wenn man die neueste israelische Propaganda lesen möchte, dann Ah ist ja. die Tagesschau-Seite eine gute Adresse. Wir wollten ja heute eine kleine Soli-Folge machen. Soli-Folge heißt, wir laden Wieland nochmal ein für eine größere Folge, für eine Folge, in der wir uns mehr Zeit nehmen, in der wir vielleicht uns auch mal trauen, einen kleinen Zeitstrahl zu entwickeln über die Entstehung des Konflikts. Wo hat das Ganze begonnen? Wo fangen wir den ersten, wo setzen wir unsere erste Marke? Gleichzeitig auch eine Einordnung der Aktualität, der aktuellen Geschehnisse. Wir konnten jetzt einige Dinge mal punktuell in so einem kleinen Gespräch anreißen, aber natürlich ist das alles noch sehr an der Oberfläche und müsste mehr in die Tiefe gehen, verdient alles mehr Analyse. Auch die imperialistischen Interessen, die dahinter stehen, die haben wir heute mal kurz benennen können, aber halt eben nicht ausreichend beschrieben. Deshalb, Wieland, du bist jederzeit herzlich eingeladen, uns wieder zu besuchen in der Kommunistenkneipe. Dankeschön. Und verrat uns doch noch, wie geht es denn jetzt weiter für euch, für Jüdische Stimme? Wie geht es mit dem Kongress in Berlin weiter, dem Palästina-Kongress? Was haben wir da jetzt zu erwarten in den nächsten Wochen? Wir gehen erstmal rechtlich vor gegen die Kontosperrung und hoffen da natürlich, dass wir bald wieder an die Gelder kommen, die für den Kongress nötig sind. Falls nicht, falls sich das noch länger hinzieht, haben wir auch ja, Notlösungen. Daran wird es nicht scheitern. Kann man euch vielleicht in dem Zuge gerade finanziell unterstützen? Ja, also den Verein nicht direkt, weil wir ja halt kein Konto haben, aber die Kongressfinanzierung, die Spendenkampagne läuft ja jetzt über ein anderes Konto, und zwar von der Organisation DiEM25. Die Sachen lade ich nachher bei der Folge unten drunter und da könnt ihr in die Kommentare gehen und könnt, wenn ihr möchtet, hier versuchen, finanziell mit zu unterstützen, dass dieser wichtige Kongress in Berlin stattfindet. Genau, weil das ist diese so Europapartei, die ursprünglich von Yanis Varoufakis gegründet wurde. Also eine europaweite Erweiterung von der Mera 25-Partei in Griechenland. Und sie ist auch an der Kongressplanung beteiligt und ist eben eingesprungen mit ihrem Konto, als unseres gesperrt wurde. Das heißt, da läuft die Kampagne weiter. Wer den Kongress unterstützen will, kann es eben über eine Spende dort machen. Und der Staat wird weiterhin versuchen, den Kongress zu verhindern. Es wird ihm nicht gelingen. Er wird weder die Finanzierung verhindern, noch wird er den Kongress verbieten können. Wir erwarten noch diverse Einschüchterungsversuche, aber wenn wir durchhalten, dann sehe ich da eigentlich kein Weg, der daran vorbeiführt, dass der Kongress stattfindet. Und ach ja, übrigens, ja, zur tagesaktuellen Einschüchterung würde ich auch noch anmerken, dass eine kleine Spendenveranstaltung, die in einem Berliner Café stattfinden sollte, jetzt abgesagt wurde, nachdem die Berliner Polizei die Besitzer eingeschüchtert hat. Und gesagt, also ob sie wirklich diese Veranstaltung machen wollen und dass es da vielleicht Probleme geben könnte. Also vage Drohungen einfach. Überhaupt keine konkreten Kriterien, sondern einfach, sie haben sie eingeschüchtert, so dass sie dann einfach selber abgesagt haben. Ja, und so werden sie weitermachen. Alles, was den Kongress betrifft, steht unter Beobachtung und wird noch weitere Repressalien erleben. Aber wie gesagt, wir müssen nur durchhalten. Noch ist Deutschland keine Diktatur, auch wenn diese autoritären Züge eigentlich mit einer Demokratie vereinbar sind. Ja, ich denke, die Gesetze sind noch stabil genug, dass der Kongress nicht verhindert werden kann. Das hoffen wir sehr oder sind auch sehr zuversichtlich, dass der Kongress stattfindet. Wir beobachten das weiterhin. Wir bleiben weiter solidarisch. Wir bleiben solidarisch mit der Bevölkerung in Palästina. Wir bleiben solidarisch mit dem Verein der jüdischen Stimme. Und ich bedanke mich vielmals, dass du heute kurz bei uns warst, Wieland. Und ich hoffe dann bis bald. Ja, bis bald. Ciao, macht's gut. Bis. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.